die schwarzen mandelförmigen Augen, die hohe olivbraune Stirn, kurze gebogene Nase, arabisch, aber auch jüdisch, ein Spanier, Sohn aller Völker, die über die Iberische Halbinsel gezogen waren, Kelten, Griechen, Phönizier, Römer, Hebräer, Moslems, Goten. Felix Maldonado. Ein Gesicht vom Mittelmeer. Hohe Backenknochen. Voller sinnlicher Mund. Geschwungene Mundwinkel. Dichtes, schwarzes, welliges Haar. Auseinanderliegende, aber dichte Augenbrauen. Dunkle Augen, die rund, fast ohne Weiß wären, wenn die Mandelform sie nicht orientalisch erscheinen ließe. Schwarzer Schnurrbart. Aber Felix fehlte das Lächeln von Velázquez. Das Befriedigte jener Lippen, die soeben Pflaumen und Orangen genossen hatten. Du wirst nicht fertig werden!